Im siebenten Monat aber kam Ismael, der Sohn Netanjas, des Sohnes Elisamas, der aus königlichem Geschlechte war, in Begleitung von 10 Männern zu Gedalja, dem Sohne Ahikams, nach Mizpa, und sie speisten daselbst mit ihm zusammen in Mizpa. Und es erhoben sich Ismael, der Sohn Netanjas, und die 10 Männer, die bei ihm waren, und ermordeten Gedalja, den der König von Babel zum Statthalter im Land eingesetzt hatte, sowie alle die Judäer, die zu Mizpa bei ihm waren, und die Chaldäer, die sich dort befanden. Am zweiten Tage nach der Ermordung Gedaljas, als noch niemand Kunde davon erhalten hatte, kamen Leute von Sichem, von Silo und Samarien, 80 Mann, mit abgeschorenen Bärten und zerrissenen Kleidern und mit Einritzungen bedeckt, die Speisopfer und Weihrauch bei sich hatten, um sie zum Tempel Jahwes zu bringen. Da ging ihnen Ismael, der Sohn Netanjas, von Mizpa aus entgegen, indem er beständig beim Gehen weinte, und als er auf sie traf, sprach er zu ihnen: Kommt herein zu Gedalja, dem Sohne Ahikams. Sobald sie aber in die Stadt hineingekommen waren, metzelte er sie nieder und warf sie hinein in die Zisterne. Es waren aber 10 Männer unter ihnen, die sprachen zu Ismael: Töte uns nicht, denn wir besitzen Vorräte auf dem Felde, Weizen und Gerste, Öl und Honig. Da ließ er von ihnen ab und tötete sie nicht zugleich mit ihren Landsleuten. Die Zisterne aber, in die Ismael alle Leichname der von ihm erschlagenen Männer warf, das war die große Zisterne, die der König Esa zum Behufe der Verteidigung gegen Baesa, den König von Israel, angelegt hatte, die füllte Ismael, der Sohn Netanjas, mit Erschlagenen an. Darauf führte Ismael den gesamten Überrest des Volks, der sich zu Mizpa befand, die Prinzessinnen und das gesamte Volk, die in Mizpa übrig geblieben waren, die Nebusa-Adan, der Oberste der Leibwächter, Gedalja, dem Sohne Ahikams, unterstellt hatte, die führte Ismael, der Sohn Netanjas, gefangen hinweg und zog ab, um zu den Ammonitern hinüberzugehen. Als aber Johanan, der Sohn Kareas, und alle Heeresobersten, die bei ihm waren, von all dem Unheil, das Ismael, der Sohn Netanjas, angerichtet hatte, Kunde erhielten, nahmen sie alle ihre Leute und machten sich auf, um mit Ismael, dem Sohne Netanjas, zu kämpfen, und sie trafen auf ihn an dem großen Wasserteiche bei Gibeon. Sobald aber alle die, welche bei Ismael waren, Johanan, den Sohn Kareas, nebst allen den Heeresobersten, die bei ihm waren, erblickten, freuten sie sich, und alle die, welche Ismael aus Mizpa weggeführt hatte, wandten sich, machten kehrt und gingen zu Johanan, dem Sohne Kareas, über. Ismael, der Sohn Netanjas, indes entkam mit 8 Männern dem Johanan und gelangte zu den Ammonitern. Sodann nahm Johanan, der Sohn Kareas, mit allen Heeresobersten, die bei ihm waren, den gesamten Überrest des Volks, den Ismael, der Sohn Netanjas, aus Mizpa weggeführt hatte, nachdem er Gedalja, den Sohn Ahikams, ermordet hatte, Männer, Weiber und Kinder und Hämlinge, die er von Gibeon zurückgebracht hatte, und sie brachen auf und machten Halt in dem seitwärts von Bethlehem gelegenen Gerut Kimham, um alsdann weiter nach Ägypten zu ziehen, wegen der Chaldäer, denn sie hatten Furcht vor ihnen. Weil Ismael, der Sohn Netanjas, Gedalja, den Sohn Ahikams, den der König von Babel zum Statthalter im Lande eingesetzt, ermordet hatte.